Amerika-Woche ist die deutsche Zeitung für Amerika. Lesen Sie neueste Nachrichten aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Sport und Vermischtes. Deutsche Nachrichten aus den USA, Kreuzworträtsel und Horoskop. Das und noch viel mehr finden Sie jeden Monat in Amerika-Woche. Zweimal monatliche Sonderausgaben zur Herbst- und Winterfeiertagssaison. Bestellen Sie jetzt Amerika-Woche zum Kennenlernen. 3 Monate zum Preis von 29,95 oder 6 Monate für 48,95 oder bestellen Sie gleich Amerika-Woche fürs ganze Jahr, monatlich mit 3 Extra-Ausgaben in den Feiertags-, Herbst- und Wintermonaten zum Preis von nur 79,95. Rufen Sie uns an 516-771-3181. Nochmal 516-771-3181 oder bestellen Sie gleich online bei www.amerikawoche.com. Amerika-Woche ist ein Wort und wird mit K geschrieben. Amerika-Woche. Amerika-Woche ist die deutsche Zeitung für Amerika. Amerika-Woche, order your copy now. It's spelled www.amerikawoche.com or call them at 516-771-3181. Your German newspaper for America. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen und ich bin Susanne Nielsen und möchte heute mit Ihnen einen kleinen Ausflug machen, nämlich nach Esslingen am Neckar. Schwäbisch heißt es Esslänger und bis zum 16. Oktober 1964 amtlich Esslingen mit Doppel, also mit SZ am Neckar, etwa 10 Kilometer südöstlich der Stadtmitte von Stuttgart und inmitten der gleichnamigen Region gelegen, ist große Kreisstadt und zugleich die größte Mittelstadt Baden-Württembergs, sowie dessen 10. Stadt. Sie ist Sitz des Landratsamtes und auch größte Stadt des Landkreises Esslingen. Für die umliegenden Gemeinden bildet Esslingen ein Mittelzentrum. Die Einwohner haben den Necknamen Zwieblinger. Die Stadtverwaltung sieht Esslingen als Ingenieurstadt und richtet ihre Baupolitik danach aus. Erstmals im 8. Jahrhundert, urkundlich erwähnt, war Esslingen seit 1181 freie Reichsstadt. 1803 verlor die Stadt ihre Unabhängigkeit und wurde in das Herzogtum Württemberg eingegliedert. Die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts führte zu einem wirtschaftlichen Aufschwung und prägte das Bild der Stadt. Der baden-württembergische Abschnitt der Deutschen Fachwerkstraße führt durch die Stadt Esslingen. Esslingen am Neckar. Esslingen liegt an einer Engstelle des Neckartals südöstlich von Stuttgart. Der Fluss durchquert das Stadtgebiet vom Südosten nach Nordwesten, wobei die Altstadt nördlich davon liegt. Hier befindet sich auch die Staustufe Esslingen. Aus der Gemeinde Altbach kommend, berührt der Neckar zunächst den Stadtteil Zeil und verlässt das Stadtgebiet zwischen den Stadtteilen Mettlingen und Weil in Richtung Stuttgart. Esslingen am Neckar reicht im Osten in die Höhe des Schurwaldes, im Süden reichen die Ausläufer bis zur Filderebene. Die Stadt erstreckt sich über eine Höhenlage von 230 Meter im Neckartal bis 498 Meter im Schurwald. Esslingen hat eine Gemarkungsfläche von 4.643 Hektar. Davon bestehen 11.093 Hektar aus Wald und 112 Hektar aus Gewässern. Auf 93 Hektar werden Weinreben angebaut, die dem Weinbaugebiet Württemberg angehören. 1662 Hektar sind bebaute Grundstücke, auf denen die etwa 90.000 Einwohner leben, mit Straßen, Plätzen, Wegen und Eisenbahnen. Folgende Städte und Gemeinden grenzen an die Stadt Esslingen am Neckar. Sie werden im Uhrzeigersinn beginnend im Norden genannt: Kernen im Remstal, Remmurkreis, Eichwald, Baldmannweiler, Plochingen, Altbach, Dreizigau, Denkendorf und Ostfildern, alle Landkreis Esslingen sowie Stuttgart Stadtkreis. Die Stadt besteht aus folgenden 14 Stadtteilen. Die kann man schön auf Wikipedia nachlesen. Ich werde sie jetzt nicht alle benennen. Und Esslingen ist ein Mittelzentrum innerhalb der Region Stuttgart, deren Oberzentrum die Stadt Stuttgart ist. Zum Mittelbereich Esslingen gehören noch die Städte und Gemeinden im Norden des Landkreises Eichwald, Altbach, Baldmannsweiler, Deizisau, Denkensdorf, Hochdorf, Lichtenwald. Also das sind diese Stadtteile, die ich auch eben schon benannt habe. Durch archäologische Funde wird eine dauernde Besiedlung im heutigen Stadtgebiet von Esslingen seit der Jungsteinzeit belegt. Unter der heutigen Stadtkirche wurden menschliche Siedlungsspuren aus der Zeit um 1000 vor Christi dokumentiert. Aus der Laternenzeit ist bei Esslingen eine Viereckschanze bekannt. In der Römerzeit, im 1. Jahrhundert nach Christus, wurde der Esslinger Raum Teil des Römischen Reiches, nachdem die Römer um 70 nach Christi den Rhein überschritten hatten. In dieser Zeit entstand auf dem Gebiet von Oberesslingen ein römischer Gutshof und in Bergheim eine römische Villa. Die nächsten größeren Siedlungen waren Cannstatt und Königin. Völkerwanderung und Merowingerzeit. Aus nachrömischer Zeit fielen im Neckarstal um Esslingen bisher früh alemannische Funde, die auf den Fildern durchaus vorhanden sind. Aus Rüden stammen einige Funde, die natürlich auf ein reiches Grab mit östlichen Einflüssen deutet, wie etwa ein Satz dreiflügeliger Pfeilspitzen. Die Endung Ingen des Ortsnamens bedeutet auf einen Personenverband, für den ein Mann abends Asilo, Herzilo oder Hetzilo als Gründungsherr oder Familienoberhaupt eine prägende Rolle spielte, so dass der Name bei den Leuten des Asilo bedeutet, dieser Name im Jahr 1856 nach Christus als Etzlinger und 866 als Hetzlinger urkundlich frühestens belegt, blieb schließlich in der heutigen Form erhalten. Im 6. Jahrhundert wurden die Alemannen von den Merowingern unter König Chlodwig I. unterworfen. Die Alemannen übernahmen jedoch auch unter fränkischer Oberherrschaft Verwaltungsaufgaben und bildeten ein Herzogtum in Frankreich bzw. im Frankenreich. Im 8. Jahrhundert versuchten sie wieder eine selbstständige Herrschaft herzustellen. Der Versuch scheiterte 746 bei Cannstatt. Mit dem anschließenden Blutgericht zu Cannstatt wurde das Ende des alemannischen Herzogtums markiert. In einer forschungsgeschichtlich bedeutenden archäologischen Grabung konnten durch Günther Fehring die Reste der Vitalis-Cella unter der Kirche des St. Dionysius ergraben werden. Siedlungsbelege im Umfeld der Zeller reichen bis in die späte Merowingerzeit. Älter sind die Reihengräberfelder in Oberesslingen und Sirnau. Esslingens urkundliche Bestätigung und Aufstieg. Die erste urkundliche Erwähnung Esslingens stammt aus dem Jahr 777. Abt Fulrad von Saint-Denis vermachte die Zeller über dem Neckar, die er vorher von einem alemannischen Adligen mit dem Namen Hasti bekommen hatte, zusammen mit den Gebeinen des Märtyrers Vitalis für den Fall seines Todes dem merowingischen Reichskloster Saint-Denis bei Paris. Das Kloster ließ nach dem Tod des Abtes 784 die sterblichen Überreste von Vitalis aus Italien in die Cella überführen. Danach entwickelte sich der Ort zu einem stark besuchten Pilgerort. Die ersten namentlichen Erwähnungen Esslingens erfolgte als Hetzlinger in einer Urkunde Ludwigs des Deutschen von 866, in der das Marktrecht des Ortes mit der Vitalis-Cella bestätigt wird. Das Marktrecht war vermutlich schon um das Jahr 800 verliehen worden, um den Einnahmen des Klosters und die Versorgung der Pilger zu sichern. Förderlich für die Errichtung eines Marktes und der Wallfahrt war die günstige Lage des Ortes an einer alten Fernstraße von Flandern nach Oberitalien, die bei Esslingen dem Neckar querte. Etwa 950 bis 1050 war Esslingen Münzprägstätte. Aus dieser Zeit existieren nur wenige Aufzeichnungen. Es wird angenommen, dass Esslingen bereits ein gut ausgebauter Ort war, als Rudolf von Rheinfelden im Jahr 1077 in Esslingen einen Fürstentag abhielt. Noch im selben Jahr zog Heinrich IV. Gegen den Gegenkönig Rudolf zu Felde, wobei es zu einem Gefecht bei Esslingen kam. War der Ort zuvor vermutlich im Besitz der Herzöge von Schwaben, so kam er vermutlich 1079 gemeinsam mit der Herzogswürde von Schwaben und der Burg Hohenstaufen an den Friedrich I. und damit an die Staufer. Friedrich I. Barbarossa übertrug 1181 seinem Stellvertreter in Esslingen politische und rechtliche Aufgaben, die um das Umland betrafen, und machte Esslingen spätestens damit zur Reichslandstadt. Am 30. Dezember 1213 schenkte König Friedrich II. Die Esslinger Stadtkirche St. Dionys mit dem gegenüberliegenden Pfleghof, dem Domkapitel Speyer. An dieses Ereignis erinnert sich 1216 eine Stauferstele vor der frühen Lateinschule in der Abt-Fulrath-Straße 3. Im 13. Jahrhundert wurde Esslingen mit dem Bau vieler großer Gebäude begonnen. Klöster wurden gebaut, die Brücke über den Neckar stammt aus dieser Zeit und die Kirche St. Vitalis wurde ausgebaut. 1229 wurde in einer Schenkung an das Kloster Salem erstmals das Esslinger Stadtrecht und das Amt des Schultheißen genannt. Mehrere Stauferherrscher hielten in Esslingen Hof, darunter Heinrich der VII. Und Konrad der IV. Rudolf von Habsburg verlieh der Stadt 1284 eine Stadtverfassung, in der dem Patriziat und den Zünften der Stadt Mitverwaltung eingeräumt wurde. Mit dem Reichtum kamen im 13. Jahrhundert die Bettelorden in die Stadt. Sie predigten Armut und Buße und kümmerten sich um das Seelenheil der Stadtbevölkerung. Die Dominikaner, Franziskaner und Karmeliter erhielten schon bald bedeutende Schenkungen und Nachlässe, mit denen sie im Stadtgebiet Klöster und Kirchen errichteten. Streit mit Württemberg. 1246 kämpfte Esslingen im Gegensatz zu Graf Ulrich I. von Württemberg in der Schlacht bei Frankfurt auf der Seite der Staufer. Damit begann ein jahrhundertelanger Streit mit den Württembergern, der auch im Reichskrieg Heinrich VII. Gegen Eberhard I. zum Tragen kam, als sich 1312 Stuttgart neben anderen Städten Württembergs dem Reich und der Stadt Esslingen unterwerfen musste, bevor der Friedensschluss von 1316 die württembergischen Städte wieder aus Esslinger Herrschaft entließ. Im Jahr 1356 machte sich Karl IV. Dem fortdauernden Zwist zunutze, als er infolge eines Zunftstreites die Stadt Esslingen durch Eberhard dem Greiner belagern ließ. Im späten 14. Jahrhundert entbrannten weitere Feindseligkeiten zwischen den schwäbischen Städten und den Württembergern, die erst nach der Schlacht bei Döfflingen 1388 abklangen. 1448 bis 1454, also Mitte des 15. Jahrhunderts, führten Zollstreitigkeiten mit Graf Ulrich V. von Württemberg zum großen Städtekrieg, der von den Württembergern gewonnen wurde. Esslingen schloss daraufhin zunächst ein Bündnis mit Baden, 1473 jedoch mit den Grafen von Württemberg einen Vertrag, der die Esslinger von Steuern auf ihre in der Grafschaft gelegenen Besitztümern befreite. Der 1477 erneuerte Vertrag hatte Bestand bis zum Verlust der Reichsunmittelbarkeit. Bereits 1472-73, kurz nach dem Tod von Johannes Gutenberg, eröffnete Konrad Feiner mit der Esslinger Offizin die erste Druckerei von Esslingen, also 1472, Ende des 15. Jahrhunderts. 1488 wurde der Reichstag in Esslingen abgehalten, auf dem unter anderem der Schwäbische Bund gegründet wurde. 1519 fanden die letzten Kämpfe zwischen Esslingen und Württemberg statt. Im Verlauf der Auseinandersetzungen, die der württembergische Herzog Ulrich gegen verschiedene Städte führte, wurde dieser jedoch durch den Schwäbischen Bund außer Landes gejagt, so dass Württemberg vorübergehend bis 1534, also Mitte des 16. Jahrhunderts, unter österreichische Verwaltung kam. 1522 wurde in der Stadt erstmals evangelisch gepredigt. Der erste evangelische Pfarrer wurde hier 1526 angestellt. Seit 1527 bildete sich zudem eine Gemeinde der reformatischen Täufer, gegen die 1529 mit 6 Todesurteilen vorgegangen wurde. Ab 1531 wurde die freie Predigt zugelassen und der Reformator Ambrosius Blarer eingestellt. 1532 wurde auf seine Empfehlung Jakob Otter Pfarrer. Im gleichen Jahr wurde in einem Bildersturm die Innenausstattung der Kirchen zerstört. 1531 trat Esslingen dem Schmalkaldischen Bund der Protestanten bei. Als der darauffolgende Krieg gegen Karl V. verloren war, musste ab 1548 infolge des Augsburger Interims die Lesung der Heiligen Messe erneut eingeführt werden. Also man wurde wieder katholisch. 1551 wurde in Esslingen wieder evangelische Gottesdienste abgehalten. Bürgermeister Matthias II. Herwart von Bittenfeld, 1510 bis 1584, unterzeichnete 1579 für den Rat der Stadt Esslingen die lutherische Konkordienformel von 1577. Im Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 1648 hatte die Stadt sehr zu leiden. Nach der Schlacht bei Nördlingen 1634 strömten rund 12.000 Flüchtlinge in die Stadt. Im Folgejahr kam es zum Ausbruch der Pest. Rund die Hälfte der Bevölkerung kam durch Hunger und Seuchen um. Finanziell war die Stadt am Ende des Krieges ausgeblutet, behielt den Westfälischen Frieden jedoch ihre Selbstständigkeit. Bereits 1688 folgte mit dem Pfälzischen Erbfolgekrieg die nächste Auseinandersetzung. Die Stadt wurde 1688 von Truppen des französischen Generals Mellargues besetzt und 1693 folgten Truppen des Generals Mazal. 1701 verwüstete ein Stadtbrand rund 200 Häuser der Stadt, darunter das Rathaus. Daraufhin wurde das gesamte niedergebrannte Stadtviertel im Stil des Barock neu erbaut. Im Jahr 1717 wurde Esslingen im Spanischen Erbfolgekrieg durch Truppen des Generals Villars erneut besetzt. Das 18. Jahrhundert markierte auch den bemerkenswerten Aufstieg der Esslinger Familie Palm. Das Geschlecht schaffte innerhalb von 3 Generationen den Aufstieg vom Esslinger Bürgertum in den Reichsfürstenstand, erlosch jedoch wenig später. Johann David Palm, der bis 1721 lebte, war Finanzfachmann beim kaiserlichen Hof in Wien und erwarb als Inhaber eines der führenden österreichischen Privatbankhäuser ein riesiges Vermögen. 1687 wurde er in den ungarischen Adelsstand erhoben, 1711 in den Reichsritterstand. Sein Sohn Karl Josef von Palm, der bis 1770 lebte, wurde kaiserlicher Diplomat und erlangte 1729 den Reichsfreiherrenstand sowie 1750 den Reichsgrafenstand. Karl Josef Graf von Palm, 1749 bis 1814 ein Enkel Johann David Palms, kaufte 1774 die Herrschaft Hohengrundelfingen samt Burg und erreichte 1783 seine Erhebung in den Reichsfürstenstand. Mit seinem Sohn, dem Fürsten Karl Josef von Palm, endete das Geschlecht 1851. Ein anderer Zweig der Familie ließ unterdessen in Esslingen den oberen Palmschen Bau errichten, das heute neue Rathaus. Der Bau wurde 1747 begonnen und in den 1760er Jahren fertiggestellt. Im Jahr 1840 wurde das Gebäude zum Rathaus gemacht. Oftmals sind es ja auch alte Adelshäuser, die dann zu den städtischen Einrichtungen werden. Als nach der Französischen Revolution die linksrheinischen deutschen Gebiete an Frankreich fielen, wurden die reichsfreien Gebiete und geistlichen Fürstentümer aufgelöst und an die ihrer linksrheinischen Gebiete verlustig gegangenen Länder verteilt. Doch vor dem Reichsdeputationshauptausschluss von 1803 erschien am 6. September 1802 der württembergische Regierungsrat Wächter mit württembergischem Militär in Esslingen, um die Stadt für Württemberg in Besitz zu nehmen. Am 23. November des gleichen Jahres folgte die Zivilinbesitznahme. In die württembergische Verwaltung integriert wurde die Stadt Sitz des Oberamts Esslingen, dem außer der Stadt auch die Filialdörfer Dreizisau, Möhringen und Vaihingen unterstellt waren. Nach der Errichtung des Königreichs Württemberg gab es bis 1810 noch einige Änderungen, ehe die endgültige Struktur des Oberamts feststand. Die Orte Möhringen und Vaihingen zum Beispiel kamen 1807 zum Oberamt Stuttgart. Am Beginn des 19. Jahrhunderts gab es in Esslingen lediglich eine Metallwarenfabrik und eine Windenfabrik. Dann setzte jedoch eine starke Industrialisierung ein, in deren Folge Esslingen in den 1830er Jahren gemessen an der Arbeiterzahl und der Betriebsgröße die erste Stelle der württembergischen Stadt einnahm. Die ältesten Fabriken gehörten überwiegend der Textil- und Lederindustrie an, darunter eine Tuchfabrik, eine Handschuhfabrik. Bald darauf folgten das Nahrungsmittelgewerbe mit der 1826 gegründeten Sektkellerei Kessler und die Metallindustrie. 1842 gab es in 18 Fabriken rund 1500 Arbeiter, also die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts. Zu Beginn des Eisenbahnbaus in Württemberg wurde Esslingen Endstation des ersten Bauprojekts, der Zentralbahn Ludwigsburg-Stuttgart-Esslingen. Der erste Zug der württembergischen Staatseisenbahnen erreichte Esslingen von Cannstatt aus am 20. November 1845, also Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Esslinger Zweig der Zentralbahn wurde wenig später in Richtung Ulm ausgebaut, wobei das erste Teilstück Esslingen-Plochingen am 14. Dezember 1846 eingeweiht wurde. Der Ausbau der Eisenbahn durch das Königreich Württemberg führte zur Gründung der Maschinenfabrik Esslingen. Bis etwa 1860 nahm die Metallindustrie den führenden Platz in Esslingen ein. Neben der Metallwarenfabrik entstanden vor allem mehrere Maschinen- und Werkzeugfabriken. Die entstehenden Industriegebiete prägten das Bild der Stadt. Nachdem bereits 1805 bis 1811 ein Großteil der Stadtmauern und Tore sowie das alte Katharinenhospital abgerissen worden waren, kam es ab 1838 zu einer weiteren Abrisswelle, in der die alte Heiligkreuzkapelle, das Schiff der hinteren Kirche und die alten Pliensaumühlen verschwanden und anstelle dessen Fabriken, eine Telegrafenstation, eine Gasanstalt und so weiter entstanden. 1865 entstand mit weiterem Fortschreiten der Industrialisierung am linken Neckarufer die Pliensau-Vorstadt. 1894 wurde das erste Arbeitsamt Deutschlands in Esslingen gebaut. Durch die Industrialisierung veränderte sich Mitte des 19. Jahrhunderts das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die Gegensätze wurden stärker und führten 1848 während der Märzrevolution in den Staaten des Deutschen Bundes zur Gründung des ersten Arbeitervereins in Esslingen durch August Hochberger. Dieser erste Verein hatte vorerst nur 4 Jahre Bestand, wurde dann jedoch 1862 als Arbeiterbildungsverein neu gegründet und war mit 250 Mitgliedern bald zweitgrößter dieser Vereine in Württemberg. Hochstädter gründete 1865 auch einen Konsumverein. 1869 wurde in Esslingen der erste gewerkschaftliche Verband der Textilarbeiter in Württemberg gegründet. Die Stadt wurde bis zum Ersten Weltkrieg Hochburg der württembergischen Arbeiterbewegung. Unsere Geschichte mit Esslingen am Neckar geht weiter in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus. Alle Informationen stammen von wikipedia.de. Am 9. November 1918 kam es zu Demonstrationen der Arbeiter. Es wurde ein Arbeiter- und Soldatenrat gewählt und 1919 übernahmen kommunistische Arbeiter die Stadt. Ein Militäreinsatz der Stuttgarter Regierung kostete 16 Menschenleben und erzwang die Rückkehr zur Ruhe. Bereits 1922 bildete sich in Esslingen eine Ortsgruppe der NSDAP und im Jahre 1933 wurde der Gemeinderat von Esslingen im Zuge der Gleichschaltung von Nationalsozialisten aufgelöst. 1935 wurde Esslingen am Neckar aufgrund der deutschen Gemeindeordnung zum Stadtkreis erklärt. Im Zuge der Verwaltungsreform während der NS-Zeit in Württemberg wurde das bisherige Oberamt Esslingen 1938 in den Landkreis Esslingen überführt und um einige Gebiete vergrößert. Vor allem kämen einige Gemeinden auf den Fildern, bisher Oberamt Stuttgart, und im Schurwald, bisher Oberamt Schorndorf, zum Kreisgebiet. In der Reichspogromnacht wurde in Esslingen die Synagoge geschändet und Überlebende wurden deportiert. Die Erziehungsanstalt Wilhelmspflege wurde 1939 demoliert und zu einem Seuchenlazarett umfunktioniert. Der letzte jüdische Heimleiter wurde ebenfalls deportiert. An einige Esslinger Opfer der Nationalsozialisten erinnern mittlerweile Stolpersteine, ein Kunstprojekt, das Steine in die Kopfsteinpflaster einlässt mit den Namen derer, die deportiert worden waren und früher in oder an diesen Straßen wohnten. In der Nachkriegszeit wächst Esslingen und wurde vorher am 22. April 1945 von US-amerikanischen Soldaten besetzt. Nach 1945 gehörte Esslingen zur amerikanischen Besatzungszone und kam somit zum Land Württemberg-Baden, welches 1952 im Bundesland Baden-Württemberg aufging. Die Stadt wurde nach der neuen Gemeindeordnung zur unmittelbaren Kreisstadt erklärt. Bis 1947 zogen etwa 47.000 Personen, überwiegend Flüchtlinge und Vertriebene aus den deutschen Ostgebieten, in die Stadt zu. Durch Siedlungen in Oberesslingen, auf dem Zollberg 1955 und in den Lärchenäckern 1959, auf dem Hohen Bühl, in den Kircheckern und in Mettingen wurde die Wohnungsnot gemildert und ein weiteres Wachstum der Stadt ermöglicht. In der Innenstadt wurde ein Frauenwohnheim eingerichtet. In Oberesslingen, Sirnau und Zell entstanden zwei Industriegebiete. Am 13. Juni 1961 rückte der Eisenbahnunfall von Eckesslingen die Stadt in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Als zwischen den Bahnhöfen Esslingen und Mettingen zwei Züge frontal zusammenprallten, bei diesem Unglück verloren 35 Menschen ihr Leben. Am 1. Januar 1973 wurde Esslingen am Neckar Sitz des vor allem um das Gebiet des bisherigen Landkreises Nürtingen vergrößerten Landkreises Esslingen. Am 1. Mai 1974 wurde Bergheim nach Esslingen eingemeindet. Am 1. Juli 1974 folgte die Eingemeindung von Zell am Neckar. Im Jahr 1979 fanden in Esslingen die Heimattage Baden-Württemberg statt. 1995 stiftete Esslingen den Theodor-Hecker-Preis für politischen Mut und Aufrichtigkeit. Mit Ablauf des 31. März 1984 wurde die Pädagogische Hochschule Esslingen, die 1811 als erstes württembergisches Lehrerseminar gegründet worden war, durch eine Gesetzesänderung des Landtags von Baden-Württemberg geschlossen. Das größte Stadtentwicklungsprojekt seit der Jahrtausendwende ist die Umwandlung des ehemaligen Güterbahnhofs und des angrenzenden ehemaligen Sitzes des Nahrungsmittelherstellers Hengstenberg zu einem Wohn- und Gewerbegebiet unter dem Titel Neue Weststadt. 2009 begann das Projekt mit ersten Straßenbauarbeiten und einem Stadtplanwettbewerb für die rund 10 Hektar große Fläche. Das Gesamtinvestitionsvolumen für die Fläche wurde damals auf rund 400 Millionen Euro geschätzt. Der Siegerentwurf des Planungswettbewerbs sah 9 Gebäudeblöcke mit 3 bis 6 Geschossen, einen Stadtteilplatz, 2 Fußgängerbrücken über die Gleise und den Neckar sowie einen neuen Park am Ufer vor. Verwirklicht wurden bisher aber lediglich ein Studentenwohnheim sowie kleinere Umnutzungen bestehender Gebäude. Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert wuchs die Bevölkerung der Stadt sehr schnell, lebten 1803 erst 7000 Menschen in der Stadt, so waren es 1900 bereits 27.000. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg führten die vielen Flüchtlinge innerhalb eines Jahres zu einem Anstieg der Einwohnerzahl auf 15.000 und dann, von 15.000 auf 65.000 im Oktober 1946. Im Jahr 1974 erreichte die Bevölkerungszahl aufgrund der Eingemeindung von Bergheim und Zell mit 97.029 ihren historischen Höchststand. 2004 lag der Anteil der Ausländer in der Gesamtbevölkerung nach Angaben der Stadtverwaltung bei 20,5%, 18.304 Personen. Am 30. Juni 2013 betrug die amtliche Einwohnerzahl für Esslingen nach der Volkszählung 2011 88.584. Nur Hauptwohnsitze und nach Abgleich mit den anderen Landesämtern. Damit ist Esslingen momentan die 11. Stadt in Baden-Württemberg. Und hiermit möchte ich Sie nun in die Stadt selbst einladen. Jetzt wissen Sie, was drunter und zeitlich hinter Esslingen liegt. Und jetzt möchte ich Ihnen sagen, was vor uns liegt, beziehungsweise was uns die Stadt selber zu erzählen hat, wie es um Esslingen steht und was es Interessantes in der Stadt gibt. Sie haben ja schon gehört von Kessler Sekt und Hengstenberg. Beide Firmen habe ich besucht und sind in anderen Sendungen bereits besprochen worden. Und ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß bei unserem Gespräch, das ich mit Herrn Mettler von der Stadt Neckar bzw. Esslingen am Neckar führte. Und hierzu unser Gespräch. Ich bin Susanne Nielsen und wünsche Ihnen noch eine schöne weitere Sendung. Wir sind in Esslingen. Ich habe gerade auf den Tassen gelesen, ich liebe Ess. I love Ess. Esslingen. Esslingen Stadt, und Sie sind der Geschäftsführer der Informationsstelle und Herr Michael Metzler. Und wir sind neugierig auf die Stadt Esslingen. Wir könnten natürlich jetzt auch durch die Stadt laufen. Wie lange läuft man da, wenn man so eine Führung bei Ihnen macht? Es kommt drauf an. Also wir haben mehr als 40 verschiedene Führungen im Angebot und die gehen in der Regel so zwischen 60 und 90 Minuten. Und die gehen über Stock und Stein. Das heißt, Sie haben ja sehr viel Kopfsteinpflaster auch. Genau. Also sagen Sie vorher, flache Schuhe mitnehmen, bitte. Das ist eine klare Empfehlung. Also hochhackige Absätze sind nicht besonders komfortabel hier. Und Sie haben den Schuster um die Ecke, den können Sie schon empfehlen. Genau, mit dem haben wir einen Spezialvertrag. Also, aber die Stadt ist natürlich sehr alt und Sie haben ja was von 700 genannt. Das ist natürlich toll. Also Häuser, die noch stehen oder wieder aufgebaut wurden, wie ist es? Die Stadt wurde 777 gegründet und verfügt aus heutiger Sicht über eine Altstadt von nationalem Rang innerhalb von Deutschland. Es gibt nur ganz, ganz wenige Städte in Deutschland, die solche Altstädte noch haben. Wir haben auf engstem Raum über 800 historische Baudenkmale und Sehenswürdigkeiten. Es gibt einige touristische Superlative. Die älteste Bettelordenskirche Deutschlands, die älteste Sektkellerei Deutschlands, Kessler, und einige der ältesten Fachwerkhäuser Deutschlands stehen tatsächlich hier in Esslingen. Wenn man als Tourist in so einer, auf so einem Marktplatz steht und guckt sich diese schönen Häuser an, dann fragt man sich, wer wohnt dahinter und wie wohnen die dahinter? Das war immer meine Idee, das kann ja nicht sein wie vor Hunderten von Jahren. Was passiert da, wenn man so eine Stadt erhalten muss, aber auch leben drin? Also das ist das Besondere in Esslingen. Es ist kein Museum, sondern es lebt. Also es ist die Altstadt ist mit der begehrteste Wohnstandort und auch mit der teuerste Wohnstandort der ganzen Stadt. Vor allem dann, wenn diese Altstadtwohnungen saniert und renoviert sind. Es ist sehr begehrt, hier in der Altstadt zu wohnen, die Atmosphäre hautnah zu erleben und natürlich auch die Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomie nutzen zu können. Sind da denn die Häuser also von hinten renoviert worden? Das heißt, vorne ist alt und hinten ist super neu? Das ist ein permanenter Spagat zwischen den Interessen eines modernen Wohnens und dem Denkmalschutz, denn Esslingen natürlich zu Recht eine starke Rolle einnimmt. In der Regel findet man den Kompromiss. Also Zentralheizung, aber mit schönen kleinen Putzenscheiben nach genau, vorne. Ungefähr, ja. Ja, gut. Und also es gibt natürlich Bauwerke, die hier herausragen, also über den Markt und auch um die Ecke, das schöne Rathaus. Richtig, ja. Sagen Sie uns was dazu. Eben hat es Bing Bing gemacht und um 12 mittags macht es noch Glockenspiel, mehr. Ja. Das Glockenspiel. Ja, also über allem thront bei uns ja die Esslinger Burg, die eigentlich gar keine Burg ist. Es ist eine Befestigungsanlage aus dem 15. Jahrhundert, aber es ist das bekannteste Wahrzeichen der Stadt, weil sie von überall sichtbar ist. Dann gibt es zwei Rathäuser, das alte Rathaus, das ehemalige Kauf- und Steuerhaus, das dann zum politischen Zentrum der Stadt umfunktioniert wurde. Das alte Rathaus hat eine Fassade von Heinrich Schickhardt, der relativ bekannt ist, ein alter Baumeister, der hier in Esslingen, das dürfte so im 18. Jahrhundert gewesen sein, der in Esslingen also sehr stark gewirkt hat. Und es gibt noch viele andere. Wir haben tolle Kirchen. Ich hatte es vorhin genannt, die älteste erhaltene Bettelordenskirche Deutschlands. Dann Münster St. Paul, dann die Frauenkirche. Das ist eine der bedeutendsten gotischen Kirchen in ganz Süddeutschland. Ja, also ich wollte nochmal zurückkommen zu dem alten Rathaus, denn es hat zwei Seiten. Und das ist für Leute interessant, denn man muss drumherum gehen, um es ganz zu. War das richtig, dieses richtig, Rathaus? Und richtig. Sagen Sie mir was dazu, denn es hat zwei ganz komplett verschiedene Fassaden, nicht? Ja, es ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie über die Jahrhunderte hinweg an dieser Stadt gebaut wurde. Der eigentliche Gebäudekörper ist aus dem Mittelalter, das ist wirklich ein sehr starkes Fachwerkgebäude. Damals war es das Kaufhaus der Stadt und dann kam Heinrich Schickhardt damals und hat einen Anbau gemacht nach vorne, ein neues Portal. So eine und das, Renaissance. Genau, eine Renaissance-Fassade. Genau. Das ist aus der Renaissance sehr wertvoll, ist eines seiner bekanntesten Bauwerke. Und das Besondere schlummert dann wieder im Detail. Sie haben vielleicht die astronomische Uhr gesehen. Vorne, also an diesem Renaissance-Teil genau, genau. Der Fassade. Das ist die älteste in Betrieb befindliche astronomische Uhr Deutschlands. Mhm. Also es gibt nur ganz wenige Städte, die sowas zu bieten haben. Und das zweite Juwel ist das Glockenspiel, das ja bis heute noch betrieben wird. Und was passiert da? Ja, also es gibt einen Glockenspieler, ja. Und der Glockenspieler sitzt tatsächlich im alten Rathaus, mhm. Und bedient diese Glocken. Der hat verschiedene Melodien, mhm. Und er macht es in persona. Aha, und ja. Wie lange ist es ein Job fürs Leben? Das ist mehr oder weniger, der hat immer zu tun. Ja, wie alt ist er denn inzwischen? Ja, so um die 70 dürfte er sein. Aha, also ist das eine Dynastie? Ja, das geht über die Jahrhunderte, geht das durch die Familie. Tatsächlich? Ja. Also gibt es da einen Namen für diese Familie? Oder diesen Hirschmann. Hirschmann. Und die Hirschmanns machen das genau. Schon seit? Ja, ich bin nicht überfragt, ja. Aber das läuft schon einige Zeit. Das ist fantastisch. Und ja. Hat er nun einen Sohn? Die Nachfolge ist gesichert. Das ist ja toll. Also muss man immer fragen. Ja. Weil man weiß ja nicht, das könnte ja mal eine ja. Tochter auch, wie ist das mit Mädchen? Nein. Ach, die dürfen auch dann, inzwischen sind wir soweit. Sehr schön. Also das Glockenspiel läuft dann und dann laufen diverse Sachen ab, genau. Was passiert da? So? Ja gut, er spielt natürlich zunächst mal seine Lieder, er hat einen unglaublichen Fundus, auf den er zurückgreifen kann. Und, ist das Tastatur? Oder das ist eine Tastatur. Er bedient es über eine Tastatur und da gibt es inzwischen eine elektrische Leitung, ja. Die das dann steuert. Und da gibt es also ganz unterschiedliche Melodien und manchmal macht er richtige Konzerte. Aha. Das gibt es auch. Also er macht wird das angekündigt? Oder? Ja, das wird angekündigt bei uns in der Stadtinformation und dann kann man richtige Glockenspielkonzerte miterleben. Schön. Ja. Das heißt, er muss auch sehr musikalisch sein, nehme ist ich mal an. Das ist ein Vollblutmusiker. Wunderbar, toll. Und dann haben Sie zurückgegriffen auf das, beziehungsweise auch noch über das Kloster was erzählt und oder Bettelorden. Genau. Und dazu gibt es noch Mönche? Inzwischen nicht mehr, aber die Geschichte der Stadt war über Jahrhunderte ganz eng mit Kirchen und Klöstern verbunden. Mhm. Also im frühen Mittelalter war die Stadt so eine Art klösterliches Wallfahrtszentrum aus ganz unterschiedlichen. Also das Kloster zu Speyer hatte beispielsweise hier einen festen Sitz. Mehrere Bettelorden waren hier. Damals war die Triebkraft eigentlich für die Stadtentwicklung lag in den Kirchen und Klöstern. Es gibt einige Pfleghöfe auch, die man heute besichtigen kann. Mit den Kirchen kam der Wein. Der Wein hat über Jahrhunderte den Wohlstand der Stadt gesichert und die Weinberge sind ja heute bis heute noch sehr gut sichtbar durch die Topografie ja. Der Stadt im Neckartal. Also man schaut auf diese Weinberge drauf, richtig. Das ist interessant. Ja. Jetzt muss ich nach der Brücke fragen zwischen den beiden Türmen. Ja. sagen Sie mir da mal was zu. Und welche Türme meine ich denn jetzt? Sie meinen die beiden Türme der Stadtkirche St. Dionys. St. Dionys ist die Keimzelle der Stadt. Also hier sind die ältesten Ausgrabungen auffindbar, die zurückdatieren ins 8. Jahrhundert nach Christus. Und es gibt im Keller gibt es ein Ausgrabungsmuseum, da kann man sich das anschauen. Die beiden Türme werden durch eine Brücke verbunden. Also da gibt es eine eigene Geschichte. Mhm. Früher ist der Neckar direkt durch das Zentrum der Stadt geflossen. Ja. Also über diesen Marktplatz quasi? Im Prinzip über den also mehr oder weniger durch ja. Die Stadt. Man hat ihn gebändigt und kanalisiert und aus der Stadt herausgenommen. Aber der Boden ist Schwemmland. Das heißt, er ist nicht fest. Mhm. Und die Kirche ist so massiv, dass man sie seitlich stützen musste durch Steinsäulen. Mhm. Und ein weiteres Instrument, um Stabilität reinzubringen, ist diese Brücke zwischen den beiden Kirchtürmen. Jetzt haben wir gehofft, dass ich einen Mythos da, dass irgendwer zu irgendwem wollte. Kann ich leider nicht bieten, aber das obliegt der Interpretation des ja, Betrachters. Naja, es ist eine Stadt mit Kinderbüchern, insofern, wir haben ja. Das Schreibermuseum, wir richtig, haben alles ja. Mögliche für Kinder, vielleicht gibt es da noch jemanden, der sich erbarmt und eine schöne Geschichte schreibt. Ja. Geschichten werden ja geschrieben, auch jetzt regional, das ist eine neuere Entwicklung der nach 2010 fast, möchte ich sagen. Ich glaube, es ist erst in den letzten 3-4 Jahren, habe ich ja. Mehr und mehr Bücher gefunden, die sich um eine Region ranken. Und bei Ihnen gibt es das nur auch? Ja. Steht allerhand und hier steht auch ein Krimi, oder? Ein genau, es gibt ein Krimi über die Stadt Esslingen, der spielt in der Neuzeit. Es gibt ja immer wieder Passagen, die ins Mittelalter zurückgehen. Und dieser Krimi hat in der Stadt enorm hohe Akzeptanz gefunden, weil sich jeder identifizieren kann. Die Orte, die benannt werden, kennt man. Teilweise die Personen nicht, oder? Ja, mit den Personen, die sind alle frei erfunden. Aha. Und basiert auf all diesen Leuten. Ja, aber Sie wissen ja, ein Körnchen Wahrheit steckt dann doch immer drin. Das ist schön. Haben Sie sich schon drin gefunden? Nein, zum Glück nicht. Das könnte ja sein. Aber nicht als Leiche, das wollte ich also jetzt nicht. Das sind ja Krimis. Irgendwer muss dran glauben. Ja, was sollte sich jemand, der in die Stadt kommt, außer dem schönen Marktplatz anschauen? Denn man kann ja bei Ihnen beginnen und sich viel I wie Information holen. Richtig. Also, auf den Tasten mit, ich liebe es. Also ein Besuch bei uns in der Stadtinformation ist Pflicht. Wir sitzen ja direkt am Marktplatz. Und unter Wein. Ich habe gesehen, ernten Sie denn jetzt auch? Ja, da wird geerntet und produziert hier gleich um die Ecke. Aha. Und die Stadtinformation muss man gesehen haben. Ansonsten lebt Esslingen, die Altstadt, von dem Flair. Also der Charme haut einen wirklich aus den Socken. Und man läuft durch gelebte Historie. Es gibt viele tolle Einzelhandelsgeschäfte, man kann toll einkaufen. Es gibt noch diese kleinen, speziellen Fachgeschäfte. Die Gastronomie kann sich wirklich sehen lassen. Und was man auf jeden Fall gesehen haben muss, ist natürlich die Stadt aus der Sicht eines Stadtführers. Also eine Stadtführung zu machen, ist natürlich ganz wichtig, denn da bekommt man die Stadt nochmal ganz anders vermittelt. Wir haben mehr als 10 verschiedene Fremdsprachen, die wir abbedienen können. Wir haben das insgesamt ist das Exotischste, was Sie anbieten? Japanisch und Chinesisch haben wir auch im Angebot. Ja. Ja. Und wir führen pro Jahr rund 50.000 Menschen durch die Stadt. Also die Menschen mögen diese Führungen. Das muss man gesehen haben. Und natürlich, last but not least, Kessler, die älteste Sektkellerei Deutschlands. Ja, und wird das ist das mit Teil der Führung oder muss man das dann? Teilweise ja. Ja, teilweise. Man kann dort auch ohne Führung Gast sein oder man bucht bei uns eine Führung und erlebt es dann mit. Mhm. Und wenn man sich also auf das Wetter einstellt, haben Sie nur Sonne in Esslingen oder was machen Sie dann? Ja, Sie wissen ja, über das Wetter kann man immer meckern. Meckert gar nicht, aber wie sich darauf einstellen kann man schon. Ja. Also ich nehme an, dass ein Regenschirm und eine Sonnenbrille immer angebracht sind in Deutschland. Ja, also wir haben bei uns ist alles möglich. Ja. Warme Winter, kühle Sommer, das ist alles drin. Gibt es also, da eine Alternative zur Stadtführung, wenn Sie es jetzt sagen, also es ist draußen sehr unbedächtig? Es gibt Stadtführungen, die finden unterirdisch statt. Also wir haben eine Führung, die heißt Keller, Krypta, Katakomben. Da geht es in der alte Wasserspeicher unter der Burg, gibt es einen großen Wasserspeicher, der nicht mehr genutzt wird, den besichtigen wir. Mhm. Dann mittelalterliche Gewölbekeller und das Ausgrabungsmuseum. Also wenn es regnet, haben wir trotzdem das passende Angebot. Gibt es auch Nachtführungen? Nachtwächterführungen haben wir, da geht es dann mit dem Nachtwächter und Hellebarde und Laterne durch die Stadt. Ist das dann sehr poetisch oder erzählt er vorwiegend? Ja? Ach, er spielt dann schon die Rolle des Nachtwächters, der aufpasst, dass nichts Unrechtes geschieht. Aha, und das war ja früher auch so. Richtig. Gibt es eine Stadtmauer, die zum Teil existiert oder ganz? Zum Teil noch erhalten, nicht ganz so durchgängig, wie wir es gerne hätten, aber es gibt noch Reste. Mhm. Was ist mit den Kanälen? Da gibt es noch einiges zu sagen zu den Kanälen. Ja, Wasser um. Esslingen ist ja auch bekannt als Klein-Venedig. Ja. Der Neckar führte früher durch die Stadt, man hat ihn dann herausgenommen, aber man hat zwei Neckarkanäle gelassen, die durchs Zentrum der Stadt führen. Mhm. Auch da gibt es Führungen, Kanutouren, die von uns organisiert werden, oder einfach nur Paddeltouren. Und diese Neckarkanäle, die bringen natürlich so ein mediterranes Flair in die Stadt. Also keine Gondeln, sondern Kanus. Kanus, das ist gut. Und wie lange dauert denn so eine Tour? Also ich meine, die anderen sind so gehen eine Stunde, haben Sie gesagt, etwa. Genau. Aber wie ist das mit dem Kanu? Da muss man doch eigentlich ein bisschen. Also 90 Minuten. Auch ist sowas, ungefähr, ja. Und da haben Sie also qualifiziert. Ja, wir haben professionell ausgebildete Kanufahrer, die auch im Zweifel ins Wasser reinspringen. Gut, aber ich nehme an, dass sie nicht zu tief sind, diese Kanäle. Nein. Also man kann raus. Was würden Sie sich für diese Stadt noch wünschen? Was ich mir für die Stadt wünsche? Ja, was Sie sich wünschen. Es muss da irgendwas sein, was man mehr haben möchte oder was man mehr zeigen möchte. Ja, ja. Denn man muss ja von diesem Punkt aus immer wieder sagen, wie kann ich diese Stadt noch interessanter machen? Ja, also wir sind ja immer auf der Suche nach den Besonderheiten der Stadt und nach dem besonderen Etwas. Es gibt unglaublich viele und große mittelalterliche Gewölbekeller in der Stadt. Also ein Großteil der Altstadt ist komplett unterkellert. Das ist eine eigene Welt für sich. Und wir können das leider nur punktuell zeigen, denn diese Keller sind in Privatbesitz und teilweise auch in einem schlechten Zustand. Aber diese unterirdische Welt noch stärker den Besuchern zu öffnen, das ist ein Ziel von uns. Das ist interessant. Ja, oder ein Wunsch zumindest. Wohnen Sie denn auch alt mit etwas Schönem? Einen solchen Keller? Nein, ich wohne in Esslingen, aber etwas außerhalb. Denn wenn man den ganzen Tag eigentlich sich mit der Altstadt beschäftigt, dann freut man sich auch, wenn man abends wieder rauskommt. Ja, klar, aber ich meine gerade, haben die Keller eine bestimmte, also war das für Lagerung oder ja. Ja. Und Katakomben, sagen Sie, gab es auch. Also das ist ja auch eine unterirdische Grabstadt dann. Ja, gibt es auch. Es gibt das Beinhaus beispielsweise direkt in der Stadtkirche. Also diese Keller wurden früher ganz überwiegend für den Wein genutzt. Esslingen ist Weinstadt durch und durch und früher gab es natürlich noch viel mehr Weinanbaufläche als heute. Und dieser Wein wurde in großen Mengen produziert, nicht nur an den Hängen, sondern auch im Neckartal, in der Ebene beispielsweise, und musste dann natürlich gelagert werden, um zu reifen. Und das lief über die Keller. Also es ist auch Keller mit Weinfässern und so etwas noch? Ist zu sehen. Gibt es noch Weinfässer? Ja, gibt es zu sehen, ja. Und Weintouren von Esslingen, wenn Sie sagen, der Wein ist so schön, macht die Stadt das auch mit? Das machen wir auch. Wir haben Weinerlebnisführungen, da gibt es dann Wanderungen durch die Weinberge mit Verkostungen. Da gibt es dann den Wein, so wie er dann wächst, kann man ihn gleich trinken. Aber Stampfen brauchen wir nicht. Das wäre mal interessant, da würde sich wahrscheinlich auch ein Markt dafür finden. Das wäre vielleicht ein Betriebsausflug wert, mal so etwas von der anderen Seite zu erleben. Ja. Die Macher. Ja, das finde ich ja toll. Und wir hoffen, dass viele, viele zu Ihnen finden und die tollen Geschichten erleben. Denn ich nehme an, Ihre Stadtführer haben eine ganze Menge Anekdoten auf Lager. Ja, definitiv. Gibt es noch etwas ganz Komisches, was Ihnen passiert ist in diesem Rahmen? Also komisch würde ich nicht sagen, aber man stößt immer wieder auf verblüffende Erlebnisse in Esslingen. Also das begegnet eigentlich permanent. Also ein Beispiel ist zum Beispiel die Tatsache, dass jetzt komme ich gerade nicht drauf. Ja, also jetzt können wir das nochmal, natürlich. Ich darf mich noch einmal ganz, ganz herzlich bedanken für das nette Gespräch mit der Stadt Esslingen. Und mit den Herrschaften, die natürlich sehr viel besser über die Stadt Bescheid wissen als wir. Das heißt, sie können dort Führungen machen. Es gibt dort alle möglichen verkleideten Menschen, mittelalterlich und sonstige Führungen. Und es gibt sehr, sehr schöne Sektkellerei, die Sie besuchen können. Sie können auch mal bei der Firma Hengstenberg vorbeischauen und natürlich viele, viele andere Möglichkeiten. Die können Sie alle auf wikipedia.de auch wiederfinden, wenn Sie Esslingen am Neckar nachschauen und diese ganze Geschichte, die ich Ihnen vorgelesen habe, hoffentlich dann auch dort finden. Und vielleicht, wenn Sie selber mehr wissen, können Sie das ja auch immer ergänzen. Wir freuen uns über Zuschriften. Vielleicht ist Esslingen am Neckar auch Ihre Stadt. Und dann freuen wir uns, wenn Sie an info@germanradioshow.com und uns ein wenig von sich und Ihrer Stadt erzählen. Vielleicht wissen Sie etwas, was ich noch nicht kenne. Unsere Mitarbeiterin Renate Schauer stammt aus der Gegend von Esslingen und hat mich dorthin begleitet und wird auch über vieles dort natürlich auch Auskunft geben können. Ihr könnt sie gerne auch über uns schreiben. Und ich möchte mich bei Ihnen für das nette Zuhören bedanken und Ihnen eine sehr schöne Woche wünschen. Erzählen Sie uns, was Sie für Städte noch kennenlernen möchten. Wir sind immer bereit, ein offenes Ohr zu haben und freuen uns über Ihre Anregungen. Am Mikrofon war Susanne Nielsen, an der Technik wie immer Bill Davidson. Bleiben Sie gesund, wünsche Ihnen ein ganz schönes Wochenende